Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute bei Strafe des Untergangs. Wieso, weshalb, warum hat Karl Marx in seinem Hauptwerk so wenig über den Staat geschrieben und so viel über Ökonomie? Wird das der Realität von Ausbeutung und Herrschaft gerecht? Oder ist sein Werk Das Kapital doch bloß ökonomistisch und auf dem politischen Auge blind? Konnte das, anders gefragt, politischem Geholze und despotischer Gewalt, unmittelbarer Herrschaft sozusagen, von Stalin bis Pol Pot Vorschub leisten, wie ja so gern und nicht ganz ohne Plausibilität behauptet wird? Hat also der Fokus auf ökonomische Prozesse zum notorisch schlechten Ruf der kommunistischen Kritik beigetragen? Erinnert werden soll heute an Marxens ebenso kühnen wie verzweifelten und größenwahnsinnigen Versuch, Licht in das Dickicht der unzähligen Abhängigkeiten, Querbezüge und Konstitutionsverhältnisse der modernen Gesellschaft zu bringen. Was Wunder, dass sich die fragmentgebliebene Großtheorie nicht als das monolithisch kanonisierte Vademecum im Sinne der Leitfaden- und Ratgeberliteratur etablieren konnte, auf das sie zu praktischen Zwecken eingedampft worden war. Jedenfalls sind 200 Jahre Marx und 150 Jahre das Kapital kein Grund zum Feiern. Der Gegenstand des Buches hat diese 150 Jahre unbeeindruckt überlebt. In den kommenden 2 Stunden werden wir 2 Beiträge hören, die den Tiefgang der Kritik der politischen Ökonomie einzuholen versuchen. Zunächst ein Essay von Gerhard Scheidt von 2009. Geld spielt keine Rolle. Wertformanalyse und globale Vergemeinschaftung. Und in der 2. Stunde dann Thomas Maul von 2017. Ricardos Hüte leben. Die Aktualität von Marx, das Kapital. wants to be left alone with marks and ankles for a while. She's writing in the style of any wrong-eyed girl. In seinem Vortrag über Value, Price and Profit von 1865 benutzte Karl Marx zum ersten Mal durchgehend den Begriff Laboring Power. In den vorangegangenen Manuskripten dominierte noch die Bezeichnung Arbeitsvermögen oder Arbeitsfähigkeit. Es handelt sich um eines der Schlüsselprobleme der Kritik der politischen Ökonomie, das Marx bereits in den Grundrissen aus den 1850er Jahren eigentlich gelöst hatte, als er schrieb, dass der Arbeiter für den Wert seiner Arbeitsfähigkeit als eine vorhandene Größe ihre schöpferische Kraft hingibt. Anstelle von Arbeitsfähigkeit stand an der zitierten Stelle nämlich ursprünglich der Terminus Arbeit, der zunächst durch Arbeitsvermögen und dann durch Arbeitsfähigkeit ersetzt wurde. Bei der Niederschrift des Vortrags aber ging nun Marx endgültig zu dem Terminus Arbeitskraft über, der seither in seiner Analyse des Kapitalverhältnisses bestimmend ist. Wenn Marx so lange nach dem richtigen Wort suchte und sich auch immer wieder korrigierte, hat das seinen guten Grund. Er wusste bereits, dass die Kritik der politischen Ökonomie nur durchführbar ist, wenn unmissverständlich deutlich wird, dass der Arbeiter eben nicht, wie er ursprünglich dachte, seine Arbeit verkauft, sondern die Kraft, mit welcher er arbeitet. Nur wenn die Arbeitskraft zur Ware wird und nicht die Arbeit selber, kann der Mehrwert, den sie produziert, im Vertrag, den Arbeiter und Unternehmer abschließen, unsichtbar sein. Nur dann kann überhaupt erklärt werden, warum das Kapital akkumuliert, obwohl doch immer nur laut Vertrag Gleiches gegen Gleiches getauscht wird. Wie also Ausbeutung unter dem Gesetz des Tausches überhaupt möglich ist. Die Bezeichnungen Arbeitsfähigkeit und Arbeitsvermögen haben gegenüber jener der Arbeitskraft den Nachteil, dass sie ungenauer sind und, werden sie nicht näher bestimmt, den Arbeitsvertrag womöglich auch wie einen Kreditvertrag aussehen lassen. Option auf die später zu leistende Arbeit. Aber es ist dieser bereits bei Vertragsunterzeichnung existierende Gegenstand des Vertrages, der in der Produktion konsumiert wird und nicht das, was er als Vermögen oder Fähigkeit erst zu leisten hat. Denn Kraft oder Power bezeichnet die Einheit der Fähigkeit zusammen mit ihrer leiblichen Voraussetzung, die eigentlich unauflösbare Identität des Vermögens mit seinem Besitzer, die der Arbeitsvertrag aber als auflösbar erweist. Kraft oder Power hält fest, dass es der Physis eines einzelnen Individuums bedarf, damit von Fähigkeit und Vermögen überhaupt gesprochen werden kann. So fügt Marx noch im Kapital, wenn er von Arbeitsvermögen spricht, die Bezeichnung Arbeitskraft erläuternd hinzu, um gerade dieses leibliche Moment zu betonen. Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt und so Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert. Zugleich wird damit aber auch hervorgehoben, dass es bereits der Vertrag ist, der die Arbeitskraft als etwas vom Individuum Abspaltbares behandelt, wenn also jene Fähigkeiten noch gar nicht in Bewegung gesetzt sind, während Vermögen oder Fähigkeit eher noch nahelegen könnten, dass die Produktion erst diese Abspaltung vornimmt, als ob darin der Arbeiter erst seine Arbeitskraft als ein von ihm getrenntes erfährt. Mit anderen Worten, es wird deutlich, dass es sich um ein juristisches Verhältnis handelt, das hergestellt wird und das nur herzustellen ist, wenn es eine dritte Instanz gibt, jenseits der Vertragspartner, durch welche die Einhaltung des Vertrages garantiert werden kann. Dieses Verhältnis erlaubt es überhaupt erst, wie Marx es tut, zwischen dem Menschen und dem Inbegriff seiner physischen und geistigen Fähigkeiten zu unterscheiden, sodass jener mit dem Bewusstsein und dem Willen ausgestattet werden kann, diese in Bewegung zu setzen. Im Unterschied zum Sklaven, dem solche Reflexionsfähigkeit nicht zuerkannt wird, denn er ist nicht vertragsfähig. Es ist somit die Voraussetzung dafür, dass alle Individuen der Gesellschaft zu politischen Subjekten werden. Das Vermögen oder die Fähigkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen, und der Zwang, es tun zu müssen, um zu überleben, machen zusammen das Vermögen einer Gesellschaft aus, Body Politic im Sinne von Thomas Hobbes zu werden. Erst durch diese Konzentration auf die Arbeitskraft ist es Marx selber möglich, vom Individuum auszugehen und die irreführende Metapher von Basis und Überbau, die Gesellschaft unabhängig vom Zusammenhang zwischen Einzelnem und Ganzem zu denken gestattet, hinter sich zu lassen. Im Kapital löst sich die falsche räumliche Vorstellung des gesellschaftlichen Seins in eben jene Zeitverhältnisse auf, worin die Ausbeutung unter den Bedingungen des Arbeitsvertrages realisiert werden kann. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit heißt die Abstraktion, die im Tausch der Waren vollzogen wird, wenn die Arbeitskraft zum Gegenstand des Vertrages geworden ist. Damit verkehren sich die Verhältnisse und alles gerät durcheinander und bleibt doch in einem Punkt beim Alten. Der Überbau erscheint plötzlich als Voraussetzung der Basis, da doch erst die durch den Souverän gedeckten Rechtsverhältnisse, die Marx eigentlich zum Überbau gezählt hat, den Vertrag ermöglichen. Aber eben diese Bedingungen haben selbst wiederum die Gewalt zur Voraussetzung, die solchermaßen nicht als die Basis, aber als Zusammenhang des Ganzen durch alle Vermittlungen hindurch sich zu erkennen gibt. Was Wunder, dass Marx den Begriff der Arbeitskraft offenbar durch Hobbes schätzen lernte. Er zitiert in seinem Vortrag über Value, Price and Profit aus dem Leviathan: "The value or worth of a man is, as in all other things, his price. That is, so much as would be given for the use of his power." Dabei hebt Marx Price und Use of Power ausdrücklich hervor und erklärt auch warum. "One of the oldest economists and most original philosophers of England, Thomas Hobbes, has already in his Leviathan instinctively hit upon this point, overlooked by all his successors." All die berühmten Ökonomen und Philosophen haben übersehen oder besser verdrängt, was Hobbes noch wusste. Und er hatte den Gebrauch der Arbeitskraft zur Sprache gebracht, als dieser Gebrauch im Zuge der von Marx sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, alles Gesellschaftliche umzuwälzen begann. Darum aber auch fällt bei Hobbes die Arbeitskraft mit der politischen Macht unmittelbar in eins, der Souverän mit dem Kapital. Es liegt darin eine Wahrheit, die erst noch entfaltet werden musste. Das eben ist zur Aufgabe der Kritik der politischen Ökonomie geworden. Power bedeutet ja bei Hobbes unmittelbare Einheit von Arbeitskraft und politischer Macht. Der Staat, den er mittels Gesellschaftsvertrag konstruiert, ist nichts anderes als eine politische Umdeutung des Arbeitsvertrages, Extrapolation des Kapitalverhältnisses. Die Individuen, die als Gleiche zu betrachten sind, schließen einen Vertrag miteinander ab, aus dem dann der Leviathan hervorgeht, das schlechthin Ungleiche, der Souverän, mit dem der Untertan keinen Vertrag abgeschlossen hat und keinen abschließen kann, weil es keine übergeordnete Instanz für ihn gibt, die diesen Vertrag decken könnte. So wie Arbeiter und Kapitalist rechtlich als gleiche Marktteilnehmer betrachtet, einen Vertrag miteinander abschließen, dem dann das Ungeheuer des sich selbst verwertenden Werts, das automatische Subjekt entspringt, das schlechthin Ungleiche, das Kapital, mit dem weder der Kapitalist noch der Proletarier einen Vertrag über den Profit oder den Lohn abschließen kann. Denn niemand weiß, was es abwirft, wenn es den Wert im Konkurrenzkampf mit den anderen Kapitalien realisiert. Verlangt der Souverän von allen seinen Bürgern Unterwerfung, die bis zum Opfer des Lebens reichen kann, so zwingt das Kapital den Unternehmer und den Arbeiter, nicht nur seiner Verwertungslogik sich zu unterwerfen, sondern verlangt gegebenenfalls das Opfer des Profits oder Lohnes. Genau hier ist bei Hobbes aber auch der Vertrag, der nicht mit dem Staat abgeschlossen werden kann, sondern aus dem der Staat besteht, begrenzt. Die legitime Zwangsgewalt gelte nur so lange, and no longer the power lasteth, by which he is able to protect them. Sie muss vor der Innerlichkeit des Individuums seinem Bewusstsein Halt machen. Es kann nicht durch Befehlen, sondern nur durch Belehrung gebildet werden. Und Bedingung ist, dass die Gesetze, nach denen die Gewalt einschreitet, für jeden kenntlich gemacht werden. No law made after a fact done can make it a crime. Mit einem Wort und in den Begriffen der Kritik der politischen Ökonomie, der Staat darf die Arbeitskraft nicht einfach kommandieren und nicht vernichten. Er darf dem Individuum nicht die Fähigkeit nehmen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Er muss seinen Leib schützen und kann sein Bewusstsein nicht befehligen. Marx musste die unmittelbare Einheit von Arbeitskraft und politischer Macht auflösen und dezidiert von Laboring Power sprechen, um dann aber der politischen Macht in der Geldware wieder zu begegnen. Denn nur die gesellschaftliche Tat kann eine bestimmte Ware zum allgemeinen Äquivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion aller anderen Waren schließt daher eine bestimmte Ware aus, worin sie allseitig ihre Werte darstellen. Dadurch wird die Naturalform dieser Ware gesellschaftlich gültige Äquivalentform. Allgemeines Äquivalent zu sein, wird durch den gesellschaftlichen Prozess zur spezifisch gesellschaftlichen Funktion der ausgeschlossenen Ware. So wird sie Geld. Eine Instanz ist erforderlich, jenseits der Waren, jenseits des bürgerlichen Systems, wo sich der Naturinstinkt ihrer Besitzer, in dem freilich nur die Natur der Waren selber wirkt, verkörpern kann, um im Diesseits der Waren überhaupt etwas zu bewirken. Hier nun gerade greift Marx zur Bibel, als wäre er Hobbes, nämlich ganz unironisch. Die 10 künftigen Herrscher oder Könige haben einen gemeinsamen Plan und sie übergeben ihre Kraft und Macht dem Tier. Und kaufen oder verkaufen kann niemand, wenn er nicht das Zeichen oder den Namen des Tieres hat oder die Zahl seines Namens. Mythisierend ist diese Anleihe bei der Apokalypse des Johannes, weil Warenbesitzer oder die Waren selber als politische Herrscher fungieren. Doch die Wahrheit in der Gleichnisrede liegt nicht allein darin, dass es des Staates bedarf, damit das Tier Kraft und Macht hat. Das Zeichen und Namen und Zahl darin sich buchstäblich verselbstständigen. Sondern auch, dass es 10 künftige Herrscher sind und nicht nur einer, der seine Kraft und Macht dem Tier übergibt. Aber sie können es nicht, weil sie einen gemeinsamen Plan haben, im Gegenteil, weil sie zueinander stehen wie Gladiatoren. Having their weapons pointing and their eyes fixed on one another. Wie schon Montesquieu erkannte. Obgleich alle Staaten gemeinhin einen gleichen Zweck haben, nämlich den sich zu behaupten, so hat doch jeder Staat einen, der ihm eigentümlich ist. Das Problem der Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx ist nicht, dass sie vom Staat abstrahiert, um dessen Analyse späteren Teilen der großen Arbeit über das Kapital zu überlassen. Das Problem ist, dass sie durch diese Abstraktion den Eindruck erzeugt, als ließe sich über den Staat wie über das Kapital in der Einzahl schreiben. Staat ist nicht gleich Staat, aber Kapital ist gleich Kapital. Der Staat ist zwar insofern überall gleich, als er die gleichen Funktionen erfüllt und vergleichbar ist in ihrer Realisierung, aber die Gleichheit selbst existiert nicht unabhängig von den Vergleichbaren, sondern nur zusammen mit deren Unterschieden. Das Kapital hingegen ist immer dasselbe. Nur existiert es im Geld unabhängig von den einzelnen Kapitalien. Es realisiert stets Wert. Und Wert ist Wert, Inbegriff von Identität. Das einzige Ding, das mit vollem Recht dem Nicht-Identischen spottet. Diese Doppelexistenz des Kapitals in seiner Identität gegenüber der einfachen, aber pluralen Existenz des Staates festzuhalten, ist also der Wertbegriff geradezu geschaffen. Das Kapital stiftet demnach überall und allzeit ein identisches Verhältnis, und die Beziehungen verschiedener konkreter Kapitalien zueinander können immer nur als ein Beispiel für dieses Verhältnis genommen werden. Das scheinbar unabhängige Wirken der Einzelnen und ihr regelloses Zusammenstoßen ist gerade das Setzen ihres allgemeinen Gesetzes. Dieses erscheint im Unterschied zu den besonderen Kapitalien nur als eine Abstraktion, nicht eine willkürliche Abstraktion, sondern eine Abstraktion, die die Differentia Specifica des Kapitals im Unterschied zu allen anderen Formen des Reichtums auffasst oder weisen, worin die Produktion sich entwickelt. Es sind dies Bestimmungen, die jedem Kapital als solchem gemein sind oder jede bestimmte Summe von Werten zum Kapital machen. Aber zugleich ist das Kapital im Allgemeinen im Unterschied von den besonderen reellen Kapitalien selbst eine reelle Existenz. Es muss sich stets doppelt setzen, sich auf sich selbst als Fremdes beziehen. Während das Allgemeine des Kapitals daher einerseits nur gedachte Differentia Specifica ist, ist sie zugleich eine besondere reelle Form neben der Form des Besonderen und Einzelnen. Es ist eben, und da taucht das Tier aus der Apokalypse wieder auf, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Der Staat jedoch, ohne den der Wert nicht zu Geld werden kann, führt an sich keine solche Doppelexistenz. Seine Allgemeinheit ist als nur gedachte Differentia Specifica festzuhalten, anerkanntes Gewaltmonopol auf einem bestimmten Territorium. Diese Allgemeinheit stellt keine besondere reelle Form neben der Form des Besonderen und Einzelnen dar. Es gibt ihn nicht, den Staat schlechthin, der neben den anderen Staaten wie das Geld neben den Waren existiert und existieren muss. Wenngleich Völkerbund, UNO und die ganze Völkerrechtsideologie gerade diese Halluzination hervorzubringen trachten. Kommt es zu einem wirklichen Konflikt, zeigt sich, was dieser Staat aller Staaten wert ist, wenn nicht ein Staat oder mehrere Staaten an seiner Stadt und in seinem Namen losschlagen. Leviathan ist also wirklich nur eine Metapher, kein Name für ein wirklich existierendes Tier. Hobbes unterstellt mit ihr keineswegs, dass dieses Ungeheuer als Einzelnes neben allen anderen wirklich existiert, sondern bezeichnet damit die Notwendigkeit, die durchaus verschiedene Staaten hervorbringt. Und so verweist die Metapher eben selber noch auf jenes ungeheuerliche Tier, das nach dem Bild von Marx realita als das Tier unter den Löwen, Tigern, Hasen lebt. Die Wertform. Nur dass Hobbes noch nicht die Begriffe dafür haben konnte, es auch bei seinem wirklichen Namen zu nennen. Nicht der Staat an sich, sondern allein das Wesen oder eben Unwesen, das Staaten notwendig macht, existiert als wirkliches Ungeheuer. Und es lässt sich anfassen, wenn man in die Geldbörse greift. Wer aber den Ausweis in die Hand nimmt, hat damit das bloße, wenn auch allgemein anerkannte Zeichen dafür, dass er zu einem von ihnen gehört. Auch wenn dieses Zeichen sich im Eigen des Staates befindet, es ist selbst kein Stück von dessen Territorium, auf dem der Ausweisbesitzer sich aufhalten darf. Während das Geld, das einer besitzt oder gerade ausgibt, immer schon ein Teil des Werts ist, der beständig zirkuliert. Die politischen Subjekte sind wie die ökonomischen Charaktermasken nur zum Schein autonom. Ihre Heteronomie jedoch ist anderer Art als die der Kapitalien in der Konkurrenz, die von den Charaktermasken kaschiert wird. Ihre Notwendigkeit, sich zu verfeinden oder zu verbünden, besteht seit der ursprünglichen Akkumulation nicht mehr in den unmittelbaren Formen der Ausbeutung wie Sklaverei, Leibeigenschaft, Lehnswesen etc., sondern in den Vermittelten des Kapitalverhältnisses. Und dieses hat sich alle anderen Bedingungen für Feindschaft und Bündnis untergeordnet. Es setzt die Feindschaft zwischen den Staaten historisch und logisch voraus. Musik.

Es gab keinen Souverän, der über den Ausnahmezustand entschied. Denn von Ausnahme kann ohne Regel nicht gesprochen werden. Und die vormodernen Formen der Ausbeutung hatten keine allen gemeinsame Regel, wenn unter Regel ein abstraktes Prinzip, eine identische Form verstanden wird. Die Ausbeutung, die den frühen Staat begründete, war eine Vielfalt ohne abstrakte Einheit, willkürlich in ihren Formen, regellos, ob Sklaverei, Leibeigenschaft, asiatische Despotie. Herrschaft bestand darin, den anderen zu etwas zu zwingen. Wie das geschieht, dafür gab es keine einheitliche Regel, kein Gesetz, sondern die verschiedensten Traditionen und Gebräuche. Die alte Gesellschaft kannte den Gegensatz von konkreter Ausbeutung und abstrakter Form nicht. Abstraktion, soweit sie bereits im Ansatz durch Tausch und Raub vollzogen worden ist, blieb an die Person, ans Individuum gebunden. Der einzelne Herrscher, Priester oder die jeweilige Adelsdynastie war das Subjekt der Abstraktion, aber die Abstraktion, die Gott und Reich bedeutet, war noch im Konkreten als Eigenschaft väterlicher Autorität nachvollziehbar. Diese Bindung der Abstraktion ans Individuum wird von der kapitalistischen Verwertung aufgehoben. Wenn sie danach wiederhergestellt wird, wie nachhaltig in der faschistischen, stalinistischen oder nationalsozialistischen Führerfigur oder vorübergehend im demokratischen, liberalen Staatsmann, ist sie durch den Wert, durch die Identifikation mit ihm hindurchgegangen. Sofern Herrschaftsverhältnisse sich auf dieser Basis wiederentwickeln, ist aber gewusst, dass sie bloß aus dem Verhältnis hervorgehen, worin der Käufer, der Repräsentant der Arbeitsbedingungen, dem Verkäufer, dem Besitzer des Arbeitsvermögens, gegenübertritt. Führer und Geführter, Staatsmann und Wähler identifizieren sich, so seltsam es klingen mag, mit einer Abstraktion, deren Objekt sie selbst wie alle anderen Individuen und Dinge sind, und gewinnen aus dieser Identifikation ihren Stellenwert im Staat, ihr Subjektbewusstsein. Für diesen modernen Staat, der das Kapital ebenso nötig hat wie das Kapital ihn, gilt nun wirklich die Definition von Souveränität, die Schmidt an der Wende zum Nationalsozialismus formuliert hat. Denn seine Voraussetzung ist eine Gesellschaft, die den Ausnahmezustand als Krise systematisch hervorbringt, indem sie nämlich den Normalzustand schafft, der auf einer abstrakten Regel beruht, auf dem Gesetz des Werts, der totalen Form, der sich alle konkreten Formen von Ausbeutung als Inhalte integrieren. Mit ihm wird der Zwang im selben Maße stumm, als er die offene Gewalt in jedem Moment selbstverständlich voraussetzen kann. Schon Max Weber hatte davon einen Begriff, an den Schmidt anknüpfen konnte. Die wirkliche Herrschaftsstruktur bestimmt sich nach der Beantwortung der Frage, was geschehen würde, wenn ein satzungsgemäß unentbehrlicher Kompromiss, zum Beispiel über das Budget, nicht zustande käme. Die Ausnahme bringt die Einheit des Ganzen gewaltsam zur Geltung. Die Einheit also, die in der Regel gesetzt ist. So muss die Krise auch im Normalzustand gegenwärtig sein, als permanente Angst. Bei Strafe des Untergangs lautet das Leitmotiv der Souveränität wie der Verwertung. Erst die Allgegenwart der Bedrohung konstituiert die Allgemeinheit des modernen Staates. Also wird das Individuum zum Subjekt verstaatlicht, in dem es diese Angst vor dem Ausnahmezustand entwickelt. Alles, was getan, alles, was gedacht wird, muss Bezug auf diesen Staat nehmen, so wie alles, was gebraucht, alles, was beschafft wird, Bezug nehmen muss auf die Verwertung. Früher gab es nicht nur ökonomische Schlupflöcher, sondern auch staatsfreie Räume und eine abgestufte Herrschermacht. Heute ist der Staat in allen Räumen gleichmäßig anwesend. Die Bedrohung ist durchs Kapital gesetzt. Die Verwertung des Werts macht die Individuen überflüssig. Und im Ausnahmezustand wird ihre Überflüssigkeit vom Staat beim Wort genommen. Die politische Einheit muss gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen, schreibt Carl Schmitt. Die Individuen versuchen demgegenüber, solange sie sich als Individuen begreifen, permanent unter Beweis zu stellen, dass sie nicht oder noch nicht überflüssig sind. Und nur solange das im großen Maßstab gelingt, spricht man von Normalzustand. Das Ideologische an Carl Schmitts Begriff vom Ausnahmezustand liegt jedoch darin, dass in ihm der Belagerungszustand zum Verschwinden gebracht wird, als der Zusammenhang, in dem die Staaten zueinander stehen. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheiden kann, weil er von den Gewaltverhältnissen zwischen den Staaten dazu ausersehen ist. Ausersehen bedeutet recht eigentlich, in ihm verkörpern sich diese Verhältnisse. Seine Möglichkeiten, im Inneren die Entscheidung über den Ausnahmezustand zu treffen, sind identisch mit der Macht, die er im Äußeren den anderen Staaten entgegensetzen kann. Er schöpft alle seine Kompetenzen und Kapazitäten zur Herrschaft und das heißt zur Sicherung der Verwertung des Werts daraus, dass er von potenziellen Feinden umlagert ist, auch wenn er gerade die besten Freundschaftsbeziehungen mit ihnen pflegt. Jeder Staat befindet sich, so gesehen, immer im Belagerungszustand, sonst könnte er gar nicht existieren. So ist das Bewusstsein, einer Nation anzugehören, nichts anderes als der geistige Belagerungszustand. Das Negative, das darin besteht, von Feinden umgeben zu sein, wird zu einem positiven Gefühl, wird als Abstammung und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft substanzialisiert. Nation ist die Form, in der die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten in deren Innerem positive Gestalt annehmen. Nur wenn begriffen wird, dass die Gewalt aus dem Verhältnis zwischen den Staaten kommt, kann der Zweck des Staates im Schutz des Einzelnen begriffen werden. Umgekehrt, wenn wirklich vom Einzelnen ausgegangen wird, seiner Gefährdung, dann erst kann die Entstehung der Gewalt im Verhältnis zwischen den Staaten erkannt werden. Wenn die Nachfolger von Hobbes, wie es Marx beklagt, die Erkenntnis des Leviathan über den Zusammenhang von Price und Use of Power vergessen hatten, dann verdrängten jene, die sich in der Nachfolge von Marx glaubten, die Kritik des Staates in der Kritik der politischen Ökonomie, die darum zur bloßen Theorie wurde. Aber eben das geschah auf ganz bestimmte Weise. Die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten wurden aus dem Kapital abgeleitet. Aber nicht ebenso das Kapital aus den Gewaltverhältnissen zwischen den Staaten. Mit seinem Hang, den Zusammenhang des Ganzen zugunsten eines einseitigen Ableitungsverhältnisses aufzulösen, konnte der Marxismus gar nicht umhin, das Schema von Basis und Überbau, das Marx in der Wertformanalyse durchbrochen hatte, wieder zusammenzusetzen und endgültig zu konservieren. Denn nur so lässt sich Staat machen mit Marx. Konsequent zu Ende gedacht findet sich diese Austreibung der Wertformanalyse in Rudolf Hilferdings Studio übers Finanzkapital, die folgerichtig beim Generalkartell als dem Weltsouverän endet, den die Sozialdemokraten bloß noch in Regie nehmen müssten. Die Kartellierung ist ein automatischer, historischer Prozess. Sie ergreift alle kapitalistischen Produktionszweige und eliminiert vollständig das Konkurrenzverhältnis. Unter den von Hilferding angenommenen Voraussetzungen ist es nur logisch, wenn die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass es eine absolute Grenze für die Kartellierung nicht gibt. Vielmehr ist eine Tendenz zu stetiger Ausbreitung der Kartellierung vorhanden. Als Resultat des Prozesses ergäbe sich dann ein Generalkartell. Die ganze kapitalistische Produktion wird bewusst geregelt von einer Instanz, die das Ausmaß der Produktion in allen ihren Sphären bestimmt. Dann wird die Preisfestsetzung rein nominell und bedeutet nur mehr die Verteilung des Gesamtprodukts auf die Kartellmagnaten einerseits, auf die Masse aller anderen Gesellschaftsmitglieder andererseits. Der Preis ist dann nicht Resultat einer sachlichen Beziehung, die die Menschen eingegangen sind, sondern eine bloß rechnungsmäßige Art der Zuteilung von Sachen durch Personen an Personen. Das Geld spielt dann keine Rolle. Es kann völlig verschwinden, da es sich ja um Zuteilung von Sachen handelt und nicht um Zuteilung von Werten. Mit der Anarchie der Produktion schwindet der sachliche Schein, schwindet die Wertgegenständlichkeit der Ware, schwindet also das Geld. Das Kartell verteilt das Produkt. Es ist die bewusst geregelte Gesellschaft in antagonistischer Form. Aber dieser Antagonismus ist Antagonismus der Verteilung. Die Verteilung selbst ist bewusst geregelt und damit die Notwendigkeit des Geldes vorüber. Die Zirkulation des Geldes ist unnötig geworden. Der rastlose Umlauf des Geldes hat sein Ziel erreicht. Die geregelte Gesellschaft und das Perpetuum mobile der Zirkulation findet seine Ruhe. Soweit Hilferding. Es ist die Ruhe, die sich dann auch sogleich im Generalkartell der Sowjetunion einstellen sollte. Ist einmal das automatische Subjekt, der sich selbst verwertende Wert, als Perpetuum mobile verharmlost, als wär's eine Schnellpolka von Johann Strauss, dann ist die Herrschaft sozialistischer Banden nicht mehr weit, die mit Gewalt und Zwang die Arbeitskraft in die einzelnen Produktionszweige dirigieren, um das abgepresste Mehrprodukt je nach Gutdünken und Wohlverhalten der Untertanen zu verteilen. Ein Sozialdemokrat wie Hilferding hatte allerdings die Gewalt bereits so sehr verinnerlicht, dass er sich gar nicht mehr fragte, warum denn, wenn es nur ein einziges Generalkartell gäbe und das kapitalistische Prinzip der freien Konkurrenz durch das sozialistische Prinzip planmäßiger Produktion abgelöst wäre, warum denn diejenigen, die in einem solchen Staat arbeiten müssten, überhaupt akzeptieren, dass sie arbeiten müssen und die anderen, die das Produzierte verteilen, nicht. Wie, außer durch rohe Gewalt, könnte überhaupt etwas verteilt werden? Je mehr die Marxisten sich darüber ausschwiegen, desto nationalistischer wurden sie. Wir großrussischen Arbeiter, sagte Lenin 1914, die wir vom Gefühl nationalen Stolzes erfüllt sind, wollen um jeden Preis ein freies und unabhängiges, ein selbstständiges, demokratisches, republikanisches, stolzes Großrussland, das seine Beziehungen zu den Nachbarn auf dem menschlichen Prinzip der Gleichheit aufbaut.

mich schnell davon zu lösen, hab ich erstmal Marx gelesen. Marx hat recht, im Kapital sind die Menschen scheißegal. Doch bleibt doch wahr, dass hier auf Erden niemals alle Brüder werden. Vielleicht einst auf dem roten Stern arbeiten Arbeiter dann gern. Vielleicht einst auf dem roten Stern arbeiten Arbeiter dann gern. Nach Marx las ich dann Hegel, und bei Hegel stand die Regel: Alles, was sich widerspricht, widerspricht sich letztlich nicht. Aus den Zweien entsteht das Dritte, aber such nicht nur die Mitte. Es gibt da oft was obendran, was beide dann vereinen kann. Es gibt da oft was obendran, was beide dann vereinen kann. Und so suche ich und such, und ich find's in keinem Buch und auch nicht im Internet, auch nicht schlaflos nachts im Bett. Leute, mir fällt das nicht ein, sagt mir, was kann das nur sein? Vielleicht können wir was bewegen, wenn mal alle überlegen. Vielleicht können wir was bewegen, wenn mal alle überlegen. Jahre Karl Marx, 150 Jahre das Kapital, sind kein Grund zum Feiern, weil der Gegenstand des Buches eben diese 150 Jahre unbeeindruckt überlebt hat. Das stört die Wissenschaftler vom Wert, die professionell Kritik auf Volkswirtschaft herunterbringen, allerdings wenig. 1818 wurde Karl Marx geboren. 1867 erschien der erste Band von »Das Kapital« zur Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Und seit mindestens 50 Jahren schwätzt und debattiert der akademische Marxismus dieses Werk zu Tode, mit dem spätestens 1989 fadenscheinig gewordenen Argument, den orthodoxen bzw. traditionellen, wahlweise Arbeiterbewegungsmarxismus oder Weltanschauungsmarxismus endlich überwinden zu müssen. Da untersucht man jahrzehntelang die Marx'sche Methode, fragt sich frucht- und ergebnislos, ob diese historisch, logisch, strukturalistisch, dialektisch oder von allem etwas sei, unterscheidet hinsichtlich der Reihenfolge der Kategorien zwischen Forschung und Darstellung, diskutiert, ob der jeweilige Gang nun vom Konkreten zum Abstrakten oder in umgekehrte Richtung aufzusteigen habe. Bloß um wichtigdurch zu verleugnen, dass die Essentials der Marx'schen Wertkritik ohne jedes methodische Vorverständnis begriffen werden könnten. Zu solcher Wichtigtuerei passt dann auch die Manie dieser Wissenschaftler vom Wert, anlässlich jeder Krise mit bürgerlichen Vulgärökonomen endlos darüber zu streiten, ob und inwiefern Marx eben doch recht hatte, als er dem Kapitalismus einen krisenhaften Verlauf bescheinigte, ob und inwiefern die politische Linke von der jeweils akuten Krise womöglich profitieren, ausgerechnet profitieren könnte. Allein damit ist aber schon jene radikale und epochale Einsicht der sogenannten Marx'schen Frühschriften verraten, nach der das Kapitalverhältnis eine kategorisch vor jeder Krise und unabhängig von jeder Krise kommunistisch aufzuhebende, historisch spezifische Form der Herrschaft ist. Ursprünglich war es jedenfalls eine entscheidende Ahnung jener großartigen Frühschriften, die Marx nicht mehr losgelassen hat und nach intensiver, ideologiekritischer Ausarbeitung verlangte. Dass nämlich die kapitalistische Vergesellschaftung aus den Formen ihrer Reproduktion heraus mit einer gewissen Notwendigkeit falsche und verkehrte Vorstellungen über eben diese Reproduktion erzeugt. Und zwar gleichermaßen, wenn auch mit unterschiedlichen Konsequenzen, in den Herrschenden wie in den Beherrschten. Das Marx'sche Vorhaben bei der Arbeit zu Das Kapital, die theoretischen Schwierigkeiten der bürgerlichen Ökonomen bei der Bestimmung ihrer Basiskategorien gewissermaßen immanent zu lösen, hatte so den Zweck, der Tücke der Sache, den verrückten und verkehrten Formen der bürgerlichen Realität auf die Schliche zu kommen, um nicht zuletzt auch die vernünftige Kapitalismuskritik selbst vor ihrer Verrückung oder gar Verstrickung ins Geschehen zu bewahren. Hierzu musste Marx die in den Frühschriften formulierte Kritik der politischen Ökonomie noch übertreffen und sich im Unterschied zu diesen dann auch wirklich von Smith und Ricardo emanzipieren. So sei das diesjährige Jubiläum zum Anlass genommen, allen, denen das Interesse von marxistischen Erbsenzählern noch nicht vollends vergällt wurde, zwei eigentlich triviale Nachrichten, eine gute und eine schlechte, zu überbringen. Zuerst die gute. Es ist Marx gelungen. Die letzten nötigen und wesentlichen Elemente dieses Gelingens finden sich im ersten Band von Das Kapital. Die schlechte Nachricht: Marx selbst hat dieses Gelingen nicht recht bemerkt. Deshalb hat er auch noch nach 1867 in diesen Dingen weitergeforscht und so den strebsamen Akademikern jenes notorisch unfertige Lebenswerk hinterlassen, das sie allzu gerne als Baustelle präsentieren, deren Statik und Architektonik im Laufe der Zeit ständig aktualisiert wird und werden muss, damit ihnen auch ja die Beschäftigung niemals ausgehe. Die Zitate entstammen willkürlich ausgewähltem Studentenfutter. Mit diesem steten Fortschreiben von Das Kapital machte Marx darüber hinaus auch Rückschritte und hat in der Folge keinen einzigen Text hinterlassen, in dem sich eine Zusammenschau der wesentlichen Erkenntnisse auf ihrem jeweils höchsten Niveau fände. Stattdessen muss man sich diese aus Bergen beschriebenen Papiers erst mühsam zusammensuchen. Im Ergebnis ist das entsprechende Material dann aber durchaus überschaubar. Insgesamt wird man auf höchstens 200 Seiten der Marx-Engels-Werke MEW kommen. Abzüglich von Redundanzen wären es wahrscheinlich kaum mehr als 100. Beim Namen genannt, von den 1857-58 verfassten, erst 1941 veröffentlichten Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie sind etwa 20 Seiten in Hinblick auf die Quintessenz der Marx'schen Wertkritik relevant. Auf das 1859 erschienene Buch zur Kritik der politischen Ökonomie entfallen gut 20 zusammenhängende Seiten. Das Kapital steuert das Unterkapitel über den Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis bei, den ganzen zweiten Abschnitt über die Verwandlung von Geld in Kapital, einige Seiten über den Akkumulationsprozess des Kapitals aus dem 22. sowie 23. Kapitel und insbesondere das 24. Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für den Einstieg in die Kritik der politischen Ökonomie ist man jedenfalls gut beraten, zunächst jede falsche Ehrfurcht vor Volkswirtschaft sowie Mathematik abzulegen und dem zu folgen, was man mit Marx als seine vier Springpunkte gegen die bisherige Wirtschaftstheorie hervorheben müsste. Erstens die Bestimmung der abstrakten Arbeit. Zweitens die Lösung des Geldrätsels. Drittens die Enthüllung des Geheimnisses der Plusmacherei. Und viertens der Fetischbegriff, der die Entfremdungsthematik der Frühschriften aufgreift und nicht etwa wissenschaftlich einhegt, sondern radikalisiert. Die ersten beiden Springpunkte gehören gewissermaßen zu einer allgemein vorläufigen Werttheorie, die ihren Begriff des Werts am nicht- bzw. vorkapitalistischen Waren- oder Äquivalententausch am Austauschprozess entwickelt. Der dritte Springpunkt impliziert eine historisch-spezifische Mehrwerttheorie, die sich allein auf die kapitalistische Produktion bezieht, in der auch der Fetisch als vierter Punkt erst vollends seinem Begriff entspricht, wiewohl dessen Vorformen auch in Epochen sogenannter einfacher Warenproduktion zurückreichen mögen. Zwischen Werttheorie und Mehrwerttheorie ist nun allerdings mit und zugleich gegen Marx ein eklatanter Widerspruch zu konstatieren. Marx weist einerseits am Grund der ökonomischen Basiskategorien des Kapitalismus, deren, wie noch zu zeigen sein wird, nicht rationalisierbare bzw. vernunftwidrige bzw. immanent alogische Irrationalität oder gar zynische Wahnhaftigkeit nach. Scheint aber andererseits gewillt, auf diesen Kategorien eine, wie kritisch auch immer gemeinte, Volkswirtschaftslehre zu errichten, wozu er den von ihm selbst festgestellten Bruch übergehen oder den Wahn gar rationalisieren muss. Er fällt damit also immer wieder hinter seine eigenen Erkenntnisse zurück. Die erste Leistung bürgerlicher Ökonomie bestand im Grunde darin, hinter den empirisch allein als Kauf und Verkauf erscheinenden Akten den Waren- oder Äquivalententausch der Form x mal Ware A ist gleich y mal Ware B überhaupt erst einmal als erklärungsbedürftig auszumachen. Denn es trägt, wie bereits Aristoteles sagt, nichts aus, ob man 5 Betten für ein Haus gibt oder den Geldwert der 5 Betten. Die zweite Leistung könnte man als die Fähigkeit bezeichnen, sich zu wundern. Es ist dies die Frage nach dem Gleichheitszeichen, das eigentlich ein Entsprechungszeichen sein müsste. Die Frage nach dem Gleichheitszeichen als dem, was Ungleiches in unterschiedlichen Proportionen einander entsprechen lässt. Marx verdeutlicht dies in der Gegenüberstellung von möglichst weit auseinanderliegendem, etwa so und so viel Paläste gegen so und so viel Stiefelwichsbüchsen. Schon Aristoteles kam zu einer entscheidenden Schlussfolgerung. In Wahrheit können freilich Dinge, die so sehr voneinander verschieden sind, nicht kommensurabel sein. Weil aber der Tausch ja eine nicht zu leugnende gesellschaftliche Praxis ist, muss es also ein Eines geben, welches das gemeinsame Maß vorstellt. Also als quantitativ und qualitativ bestimmtes Maß alle Dinge kommensurabel macht und dadurch eine Gleichheit unter ihnen herstellt. Denn ohne Austausch wäre keine Gemeinschaft und ohne Gleichheit kein Austausch und ohne Kommensurabilität keine Gleichheit. Das wäre die dritte Leistung. Sodann erkennt Aristoteles viertens, dass Geld erst sozusagen zu einer Mitte wird, dass also eine Berechnung nach dem einen logisch und historisch vor sich ging, bevor das Geld aufkam. Und dass dem Geld eine Geldware als Sache, die selbst zu den nützlichen Dingen zählte, voranging. Zum Beispiel Eisen, Silber und dergleichen. Zuerst bestimmte man sie einfach nach Größe und Gewicht, Schließlich aber drückte man ihr ein Zeichen auf, um sich das Messen und Wägen zu sparen, indem die Prägung als Zeichen ihrer Quantität galt. Die zentrale Frage aber, was genau denn nun dieses Eine sei, das sich erst in der Geldware und dann in der geprägten Münze materialisiert, konnte Aristoteles nicht zufriedenstellend klären. Neben der vereinzelt aufblitzenden Ahnung, Arbeit und auch Staat bzw. Gesetz, Nomos, hätten irgendwie mit dem Gesamtprozess des Tausches zu tun, steht nämlich die explizite Feststellung, so etwas Diffuses wie das Bedürfnis bewerkstellige die objektive, also intersubjektiv verbindliche Berechnung der fraglichen Werte. Demgegenüber haben sich Adam Smith und David Ricardo viel entschiedener auf die Arbeit als Bestimmungsgrund des Einen bzw. des Werts als Tauschregulativ festgelegt, allerdings ohne die nötigen Differenzierungen im Arbeitsbegriff selbst vorzunehmen. Hier hat Marx interveniert, der sich rühmen kann, in Unterscheidung eindeutig zu definieren und dann konsequent auseinanderzuhalten, was seine Vorgänger unbewusst voraussetzen und mal zu verwechseln, mal zu vermengen pflegen. Waren sind für Marx als zu tauschende sinnliche Gebrauchsgegenstände oder Gebrauchswerte zwar erst einmal Arbeitsprodukte, das heißt Resultate individueller und konkreter Arbeit, zum Beispiel Weber- oder Schneiderarbeit. Von dieser Arbeit zu trennen wäre aber das, was deren Austauschbarkeit herstellt, also als qualitatives Moment des Einen oder als Substanz des Tauschwerts. Abstrakte Arbeit, allgemein menschliche Arbeit, Arbeit schlechthin, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt. Und als quantitatives Moment oder Maß des Wertes die zur Herstellung der Waren nötige Arbeitszeit in ihrem gesellschaftlichen Durchschnitt. Das, was Marx die zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit nennt und in der entsprechenden Kapitelüberschrift auch als Doppelcharakter bezeichnet, scheint ihn jedoch zu analogen Formulierungen verleitet zu haben, die mitunter Marx selbst, vor allem aber den Marxismus, in die Irre führten. Danach erzeugt oder produziert nicht nur die konkrete nützliche Arbeit Gebrauchsgegenstände und Gebrauchswerte, in denen sie sich vergegenständlicht. Ebenso wird die abstrakt allgemeine Arbeit zu einem eben nicht nur grammatikalischen Handlungssubjekt. Das Wert, Tauschwert oder die Substanz desselben bildet, produziert oder setzt. Nach dieser Seite hin scheint dann auch der Tauschwert quasi als eigene Substanz, wiewohl kein Atomnaturstoff in Wertgegenständlichkeit eingeht, als festgeronnene Arbeitszeit, als Galerte, Kristall oder Kristallisation von Marx insofern recht dingfest gemacht zu werden, als er in der Tat gelegentlich nahelegt, die gesellschaftliche Arbeitszeit würde wirklich in den Waren existieren, abstrakt menschliche Arbeit sich in ihnen vergegenständlichen. Dagegen wären marxische Formulierungen aufzunehmen, die in Hinblick auf den Wert von einer eben nur gespenstigen Gegenständlichkeit sprechen und unmissverständlich aussagen, die allgemeine Arbeitszeit selbst ist eine Abstraktion, die als solche für die Waren nicht existiert. Als tatsächliche Subjekte oder Urheber dieser reellen Abstraktion, nämlich, deuteten die Grundrisse noch vergleichsweise eindeutig und sinnigerweise die Tauschenden selbst an. Arbeitszeit, ich setze jede der Waren gleich einem Dritten, das heißt sich selbst ungleich. Dies Dritte, von beiden verschieden, da es ein Verhältnis ausdrückt, existiert zunächst im Kopfe, in der Vorstellung. Die Relation, das Verhältnis, also nichts Dinghaftes, das der Tauschwert darstellt, ist ein gesellschaftliches, zwischenmenschliches. Die Tauschenden setzen via Mengenverhältnis entsprechender und damit Ware gewordener Arbeitsprodukte ihre jeweiligen konkreten Arbeiten in Abstraktion auf gesellschaftliche Arbeit und Durchschnittszeit einander gleich. Warenform, Wertform, Denkform, all das wären damit Ausdrücke für ein und dasselbe. Als von Tauschenden gedachte, mag die Wertbestimmung damit subjektiv, ideell, immateriell anmuten. Als von überindividueller gesellschaftlicher Tauschpraxis erst vermittelte und diese fortan vermittelnde, wirkt diese Gedankenform jedoch zugleich real, objektiv und materiell. Gehört sie dem gesellschaftlichen Sein, auch außerhalb des Kopfes an und ist nicht bloß Bewusstseinskategorie. In diesem präzisierten Sinn wäre der Kritik der politischen Ökonomie mit den Feuerbach-Thesen auf die Sprünge zu helfen. In begrifflicher Anlehnung an Simmel, Sohn Rethel, Adorno oder Reichelt, die damit jedoch teils anderes meinten, könnte man vom Wert als einer Realabstraktion sprechen. Diese jedenfalls wäre das eine, das sich zunächst in der von allen anderen Waren abgesonderten Geldware und schließlich im Geld als dessen sinnlich wahrnehmbaren Repräsentanten materialisiert. Dabei ruft spätestens die Münze als sinnlich-übersinnliches Ding einen historisch mehr oder weniger staatlichen Souverän auf den Plan, der nicht nur die fälschungssichere Münzprägung besorgt, die Fälscher verfolgt und die Menge des zirkulierenden Geldes reguliert. Er schafft Handels- und Tauschrecht, macht also Käufer und Verkäufer zu, zumindest in dieser Funktion, einander gleichen Rechtssubjekten und garantiert die Geltung des Geldwertes mit all seiner administrativen Macht. Das wird umso bedeutsamer, je mehr Nominal- und Sachwert des Geldes auseinandertreten. Je weniger materiellen Wert und physisches Gewicht der stoffliche Träger des Geldes gegenüber seinem Nominalwert aufweist. Also, je abstraktere Gestalt die Konkretion der Realabstraktion in der historischen Entwicklung von Gold und Münze über Papierscheine zum elektronischen Datum in jüngerer Zeit annehmen wird. Mit der hoheitlich besorgten Versinnlichung im Geld musste die Realabstraktion nicht mehr von den Tauschenden als bewusste Denkleistung vollbracht werden, sondern begann, wenn man so will, sich hinter ihrem Rücken abzuspielen. Damit konnte der Abstraktionsvorgang als solcher nicht nur in Vergessenheit geraten, es kommt auch zu naheliegenden Wahrnehmungsverkehrungen bei den Tauschenden. Das Geld, wiewohl durch den Tausch historisch und logisch vermittelt, erscheint als das den Tausch erst logisch Vermittelnde. Die reale Versachlichung gesellschaftlicher Verhältnisse in Dingen wie Geld und Waren reproduziert die gesellschaftlichen Beziehungen der Personen und ihrer Arbeiten im Bewusstsein als gesellschaftliches Verhältnis der Sachen. Darum auch spricht Marx von prosaisch-reeller Mystifikation. Dass der Tauschwert also ein unter dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis ist, erklärt dann auch die Verwunderung moderner Ökonomen, wenn bald als gesellschaftliches Verhältnis erscheint, was sie eben plump als Ding festzuhalten meinten und dann wieder als Ding sie neckt, was sie kaum als gesellschaftliches Verhältnis fixiert hatten. Ging es bei der Verkehrung bis hierhin darum, dass die Realität ein verkehrtes Bewusstsein ihrer selbst nahelegt, so wird erst der Kapitalismus einer Realverkehrung auch von Subjekt und Objekt zu Durchbruch und Vollendung verhelfen, die wahrscheinlich von Anfang an in Warentausch und Geld angelegt war, aber nur so und historisch jetzt erst den Begriff des Fetischs rechtfertigt. Die von den Menschen zwecks rationaler Naturbeherrschung ins Werk gesetzten Dinge verselbstständigen sich und werden zu Mächten einer zweiten Natur, vor deren Quasi-Gesetzen die Menschen sich, als regredierten sie zu Götzendienern, beherrschen lassen. Anders ausgedrückt, in vorkapitalistischen Zeiten waren die in Dingen verhüllten Verhältnisse nicht die gesellschaftlich entscheidenden. Herrschaft des Menschen über den Menschen sowie Ausbeutung hatten in antiker Sklaverei und mittelalterlichem Feudalismus ihren bevorzugten Ort mitnichten in Warenproduktion und Warentausch. Wert und Geld werden erst mit dem produktiven Kapital zum synthetisierenden Prinzip der Gesellschaft und verändern dabei diese wie sich selbst. Herrschaft versachlicht und verschleiert sich dadurch. Das Spezifische des Kapitalismus, also das von Marx gelüftete Geheimnis seiner Plusmacherei, erzählt man sich unter Marxisten in etwa so. Der Arbeitslohn suggeriert Kapitalisten, Lohnarbeitern und Vulgärökonomen, er sei ein Äquivalent für die Zeit, in der der Arbeiter arbeitet. Daraus folgt entweder, dass die Quelle des Mehrwerts jenseits der Arbeit aufzusuchen sei, beispielsweise soll der Profit den Maschinen oder einem willkürlichen Preisaufschlag entspringen, oder dass die Arbeit, soll der Mehrwert weiterhin auf sie zurückgeführt werden, vom Kapital unter ihrem Wert eingekauft werde. Letzteres veranlasste frühe Sozialisten zur Annahme, die kapitalistische Ausbeutung beruhe auf ungerechten Löhnen, zumal ja bereits Adam Smith herausfand, dass der Lohn bloß die Arbeitszeit abdeckt, in der der Arbeiter das Äquivalent seiner eigenen Reproduktionskosten produziert, während seine restliche Arbeitszeit unbezahlte Mehrarbeit ist, deren Früchte sich das Kapital aneignet. Demgegenüber bestehe Marxens Innovation im Nachweis, dass beim Vertragsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit alles mit rechten Dingen zugehe, also die Ausbeutung sich im Einklang mit dem bürgerlichen Recht und den Gesetzen des herkömmlichen Äquivalententauschs ereigne. Der Kapitalist kaufe nämlich nicht, wie es Marx selbst noch in seinen Frühschriften vertrat, den Arbeiter oder die Arbeit oder die Arbeitszeit. Was der Kapitalist kauft und der Arbeiter verkauft, das sei die Arbeitskraft, genauer das Arbeitskraftvermögen, weil und insofern die darauf erfolgende Arbeitskraftverausgabung schon in den Gebrauch der vom Kapitalisten rechtmäßig erworbenen Ware fällt. Wie bei jeder anderen Ware auch, bestehe der Wert des Arbeitskraftvermögens in der zu seiner Herstellung nötigen Durchschnittszeit, übersetzt in die Lebensmittel, die der Arbeiter zur Reproduktion seiner selbst und damit des Arbeitskraftvermögens benötigt. Und der Kapitalist entrichtet diesen auch in Form des Lohns. Damit profitiere er lediglich von der Eigentümlichkeit der besonderen Ware Arbeitskraftvermögen, deren Gebrauchswert nämlich darin bestehe, mehr produzieren zu können, als zu ihrer Reproduktion notwendig ist. Dass der Kapitalist sich dieses Mehr aneignet, ist nach Marx kein Unrecht gegen den Verkäufer der wahre Arbeitskraft, da er mit Zahlung des adäquaten Tauschwerts ja wie jeder Käufer ein Recht darauf hat, das Erworbene dann auch zu konsumieren. Karl Marx und mit ihm das Gros der Marxisten glaubt nun, die Schwierigkeiten der bürgerlichen Ökonomie mit ihren Basiskategorien überwunden und dabei selbst eine widerspruchsfreie und in sich konsistente Werttheorie aufgestellt zu haben, die zugleich noch die Aporien der bisherigen volkswirtschaftlichen Theorien erklären kann. Von hier aus schritt Marx zur Darstellung des Gesamtreproduktionsprozesses des Kapitals voran, mit dem Ziel, letztlich sämtliche Kategorien der klassischen Ökonomie wissenschaftlich aus dem neu gewonnenen Wertbegriff abzuleiten, wenn auch unter einer freilich zentralen begrifflichen Verschiebung, unter deren Maßgabe dann Robert Kurz, stellvertretend für viele andere, die ungeheure Relevanz von Band 2 und insbesondere Band 3 von »Das Kapital« behauptete. Der Bewegung von Wert und Mehrwert sei nämlich nicht im Sinne des methodologischen Individualismus von Band 1 nachzuspüren, etwa nach dem Muster Dieser einzelne Kapitalist realisiere mit jener besonderen Warensorte bei einer Exploitationsrate von so und so viel Prozent und entsprechendem Absatz so und so viel Gewinn. Vielmehr wäre vom Standpunkt der Totalität für einen Produktionszyklus vom ja wesenhaft nicht dinglichen gesellschaftlichen Gesamtwert bzw. Gesamtmehrwert auszugehen, an dessen Masse die einzelnen Sektoren und besonderen Kapitale quasi erst im Nachhinein anteilig partizipieren. Und an dieser Stelle der Kritik der politischen Ökonomie steigt dann für gewöhnlich aus, wer in sich weder einen Experten für Volkswirtschaft und Mathematik sieht, noch einer werden möchte. Mit der Konsequenz, dass man das theoretische Feld auch schon des ersten Bandes von Das Kapital von vornherein bereitwillig den Wissenschaftlern vom Wert überlässt. Man erinnere sich etwa an die Devotion Alfred Schmidts und damit eines der geistreichsten Philosophen unter Adornos Schülern im Rahmen des Frankfurter Kolloquiums von 1967 anlässlich von 100 Jahren Kapital, als er einen Diskussionsbeitrag mit den Worten beendete: Ich muss freilich diesen Bemerkungen hinzufügen, dass ich kein Fachökonom bin, sondern von einer philosophischen Marx-Exegese ausgehe, und ich bitte, mir das zugute zu halten. Und folgende Antwort erhielt: Dass Sie kein Ökonom sind, soll Ihnen verziehen sein, aber... Nähme man dagegen einige der Bestimmungen und Deutungen der wahre Arbeitskraft durch Marx, die freilich bekannt sind und daher gemeinhin als trivial gelten, einmal wirklich ernst, ergäben sich aus diesen, was Marx durchaus geahnt hat, allerdings Unstimmigkeiten, Widersprüche und Inkonsistenzen zwischen Wert- und Mehrwerttheorie und damit im Begriff der Basiskategorie Wert selber, welche sich durch die Totalitätsperspektive von Band 2 und 3 auch nicht plötzlich in Wohlgefallen auflösen. Anders ausgedrückt, die Klage über ungerechte Löhne lässt sich nur deshalb als selbst noch ideologisch Befangene kritisieren, weil sie negiert, dass schon die Lohnform als solche himmelschreiendes gesellschaftliches Unrecht ist. Wer es dagegen mit den rechten Dingen im Tauschvorgang zwischen Kapital und Arbeit übertreibt und gar meint, diesen mathematisieren zu können, hat sich bereits nun selbst ideologisch bis ins Mark die Perspektive von Staat und Kapital zu eigen gemacht. Selten nämlich ist eine derart hinkende, darin zynische und herrschaftsaffirmative Analogie so bereitwillig geschluckt worden wie die, nach der sich die besondere Ware Arbeitskraftvermögen nicht wesentlich von allen anderen Waren unterscheide. Reduziert man das Eigentümliche der Ware Arbeitskraftvermögen allein auf ihren Gebrauchswert, erscheint ihr Tauschwert als so allgemein und abstrakt über die zu ihrer Herstellung nötige gesellschaftliche Durchschnittszeit, also eine letztlich rationale und mathematisierbare Größe, bestimmbar wie bei allen anderen Waren auch. Dabei ist die Gleichsetzung, gelinde gesagt, eigentümlich. Sie vollzieht kategorial den historischen Skandal nach, verausgabte Arbeitskraft als Maßstab nicht nur auf irgendein hergestelltes materielles Ding, umgeformten Naturstoff also, anzuwenden, sondern auf das Vermögen, Arbeitskraft zu verausgaben selber, auf Leib und Leben des Arbeitenden. Dieser Widersinn verweist aufs Zentrum des Wertgeschehens. Denn ohne dass sich Mehrwert realisierte, realisiert sich im Kapitalismus schließlich kein anderer Wertbestandteil irgendeiner beliebigen Ware. Angeblich vollziehe sich bei Verkauf und Kauf der Ware Arbeitskraftvermögen nichts, was den Gesetzen des herkömmlichen Äquivalententauschs und dem klassischen Tauschrecht widersprechen würde, welches Käufer und Verkäufer zu einander gleichen Rechtssubjekten macht. Akzeptiert man das, müssten der Verkäufer und seine veräußerte Ware aber absolut voneinander trennbar sein, was zum einen auf die realitätswidrige Teilung des Arbeiterleibes in Verkäufer hier und Arbeitskraftvermögen da hinausläuft, derart, dass der Arbeiter nach Aushändigung seines Arbeitskraftvermögens für Geld beliebigen Interessen nachgehen könnte, während der Kapitalist das Arbeitskraftvermögen mitnimmt und der Interaktion mit seinen Maschinen zuführt. Zum anderen müsste man die Herstellungskosten des Arbeitskraftvermögens dann auch wirklich, in Analogie etwa zum Weizen, für sich allein bestimmen können. Das heißt, ohne irgendwelche Umwege. Weil das aber nicht geht und man der Realität Tribut zollt, nimmt man eben doch einen Umweg, nämlich den über die Reproduktionskosten des Arbeiters. Das heißt aber wiederum, im eklatanten Widerspruch zu den Gesetzen des äquivalenten Tauschs, auf einmal die Reproduktionskosten des Verkäufers zur Disposition zu stellen. Heißt, Lebensäußerungen wie Essen, Trinken, Schlafen, Lesen, Sexualität etc. zu Produktionsvorgängen einer Ware zu erklären. Sprich, Verkäufer und Ware eben doch identisch zu setzen und damit die unterstellte Rechtssubjektivität des Verkäufers zu beschädigen, der eben nicht mehr souveräner Herr über seine veräußerbare, von seiner Leiblichkeit getrennt existierenden Ware ist. Dieser paradoxe Zirkelschluss beweist, dass Marx mit seiner Werttheorie falsch liegt und mit seiner Wertkritik richtig. Die beweist, dass die bürgerliche Realität der Warenproduktion wesenhaft aporetisch ist, dass diese auch juristisch implizit zugleich die Identität und Nicht-Identität von Arbeiter und Arbeitskraftvermögen, von Verkäufer und Ware unterstellen muss, um sich praktisch zu vollziehen. Nicht ein Paar und nicht ein Dutzend, alle Reservoire nutzend, und ich halt sie bei der Stange, vor der Hand, wer weiß wie lange, immer mit dem einen Ziele, ich brauch viel. Immer mehr ziehen in die Stadt, noch mehr Dörfer sind verlassen. Bisweilen beklagt man ganz allgemein die metaphorische Gewalt, die dem besonderen, unverwechselbaren, qualitativen, anderen der eben verschiedenen Dinge angetan werde, wenn man diese über die Abstraktion Arbeit schlechthin so ihrer Austauschbarkeit zuführt, wie man die sie hervorbringenden konkreten Arbeiten unter diesen Nenner subsumiert. Und das, obwohl die Dinge in dieser Hinsicht ja tatsächlich gleich sind und zumindest Momenten ihrer qualitativen Differenz in quantitativen Proportionen Rechnung getragen wird. Der dagegen viel einschneidendere Vorgang, der erst eine wirkliche Gleichmacherei bzw. repressive Vergleichung darstellt, nämlich ein natürlich menschliches Vermögen wie ein gemachtes Ding zu behandeln, um es so erniedrigt den anderen bloßen Dingen gleichzustellen, geht dabei viel zu häufig unter. Nicht so beim frühen Marx, der beispielsweise in »Das Elend der Philosophie« festhält: »Gewiss, die Sprache Ricardos ist so zynisch wie nur etwas. Die Fabrikationskosten von Hüten und die Unterhaltskosten des Menschen in ein und dieselbe Reihe zu stellen, heißt, die Menschen in Hüte verwandeln. Aber man schreie nicht zu sehr über den Zynismus. Der Zynismus liegt in der Sache und nicht in den Worten, welche die Sache bezeichnen.« Es geht hier also nicht mehr allein um die Verdinglichung von Verhältnissen, sondern darum, dass der Lohnarbeiter sich zum Gegenstand, zur Sache verdingt, wenn der eigene Leib, also Fleisch und Blut, zum Behälter einer Ware degradiert werden. Und noch der späte Marx verwendet im ersten Band von »Das Kapital« ein ganzes Kapitel, nämlich das über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, auf den Nachweis, wie viel brachiale Gewalt seitens einer Haupt- und Staatsaktion nötig war, um diese wahre Arbeitskraftvermögen als solche überhaupt erst hervorzubringen. Zur kolonialistischen Ausbeutung, die zur exorbitanten Anhäufung von Geldkapital führte und dem allmählichen Fallen rechtlicher Schranken, welche die Verwandlung von Geld in produktives Kapital bis dahin verhinderten, trat die brutale Enteignung, Verjagung, Verfolgung und die erst Manufaktur, dann industriekompatible Disziplinierung. Das machte aus dem vormals meist Subsistenzwirtschaft treibenden Landvolk Menschen, die nichts mehr besitzen als ihr Arbeitskraftvermögen. Die entscheidende, logische wie historische Voraussetzung der Entstehung produktiven Kapitals. Der immer wieder auch von Marx selbst zum Überbau der ökonomischen Basis verniedlichte Souverän hat über seine Funktion als Geltungsgarant des Geldwerts hinaus damit jedoch nicht nur mittels Verrechtlichung dieser Enteignungen in der Vergangenheit historische und logische Voraussetzungen geschaffen. Auch und gerade in der Gegenwart stellt er als ideeller Gesamtkapitalist die sich verstetigende Reproduktion der entsprechenden Herrschaftsverhältnisse rechtsstaatlich, sozialstaatlich und nationalstaatlich alltäglich sicher. Die Reproduktion des Lohnarbeiters, die Marx zufolge äußerlich von der formellen zur reellen Subsumption und das Kapitalfortschritt und, wie zu ergänzen wäre, mittlerweile verinnerlicht im Seelischen als unaufhörliche Gewalt gegen sich selbst statt hat, diese Reproduktion des Lohnarbeiters ist also Formwechsel der Knechtung, moderne Variante der Sklaverei, die sich als Äquivalententausch inszeniert. Befreit von Produktionsmitteln ist der so entstandene Lohnarbeiter im Unterschied zum herkömmlichen Sklaven zwar frei, seine Arbeitskraft an den Meistbietenden zu verkaufen, nicht aber frei, nicht zu verkaufen. Er ist also um des Überlebens willen gezwungen, seine Haut in Konkurrenz gegen alle anderen zum Markte zu tragen. Obendrein ist das Kapital gezwungen, mit jedem Produktionszyklus Profit zu machen, um als Kapital in Konkurrenz zu überleben. Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter. So verselbstständigt sich der in vorangegangenen Herrschaftsepochen noch individuelle Bereicherungstrieb zum allgemeinen Prinzip der Gesellschaft, dass sich sogar die neuen Herren als ökonomische Charaktermasken, Fanatiker der Verwertung des Werts, unterwirft. Diese dezidiert kapitalismusspezifische Triebhaftigkeit des Werts, meinte Marx, als er das Kapital als automatisches Subjekt kennzeichnete, das für nichts als eine vernunftwidrige, weil den Menschen mehr Triebversagung als vom Stand der Produktivkraftentwicklung her nötig wäre, aufzwingende Produktion um der Produktion willen steht. Alles in allem ist Wert spätestens mit der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses, und zwar in der Sache, Zynismus, Gewalt, aporetischer Irrsinn, Wahn, Vergeudung von Lebenszeit, Unglück und Indikator dafür, dass die Menschheit sowie der einzelne Mensch ihre Bestimmung verfehlen. In Anlehnung an Joachim Bruhn könnte man Wert als Namen bezeichnen, für die Abwesenheit der mit sich als freie Assoziation versöhnten Gattung. Marxismus wäre dann der unmögliche und unsägliche Versuch, dafür einen positiven Zahlenwert in vorgeblich neutrale, wissenschaftliche, unschuldige Formeln einzutragen, womit er am Wahn und der Gewalt der verkehrten Gesellschaft partizipiert. Jenes Geschäft bürgerlicher Ökonomen also, das vom Kritiker der politischen Ökonomie nicht richtiger und besser zu betreiben wäre, sondern als solches denunziert gehört. Hatte Marx also offensichtlich eingestehen müssen, dass zumindest in die Bestimmung des Werts der Ware Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element eingeht, wer legt denn wie die angemessene Höhe der Reproduktionskosten von Menschen fest, hat sich die überwiegende Mehrheit der sich der Tradition weit überlegen dünkenden Werttheoretiker bis heute nicht der Frage gestellt, was dies subjektiv willkürliche in der Wertbestimmung der für die kapitalistische Warenproduktion wichtigsten, weil konstitutiven Ware eigentlich über die Objektivität des Werts aller anderen Waren und des Geldes aussagt. Stattdessen scheint das größte Streben darin zu bestehen, den Wert von all dem reinzuhalten und die marxische, wenn auch polemisch-kritische Beschreibung der Sache als deren bloß normativ-moralische Beurteilung als Zutat äußerlich Hinzutretendes zu eskamotieren. So können Werttheoretiker das Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation natürlich auswendig rezitieren, sehen darin aber lediglich die Behandlung historischer Voraussetzungen, welche die sich von da an entfaltende innere Logik ihres Wertes nicht im geringsten tangieren, weil der Wert einfach nichts immanent Alogisches zu sein habe. Marx' Forschung heißt daher, eine als Theorie missverstandene Kritik kohärent machen zu wollen, die man aber nicht kohärent machen kann, weil das Inkohärente Ausdruck der Inkohärenz der Wirklichkeit ist

Und so gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Strafe des Untergangs. "200 Jahre Marx und 150 Jahre das Kapital sind kein Grund zum Feiern. Der Gegenstand des Buches hat diese 150 Jahre unbeeindruckt überlebt. Und wir haben 2 Beiträge gehört, die den Tiefgang der Kritik der politischen Ökonomie einzuholen versuchen. In der ersten Stunde hatten wir Gerhard Scheidt, ein Essay von 2009. Geld spielt keine Rolle. Wertformanalyse und globale Vergemeinschaftung. Und in der zweiten Stunde ein Beitrag von Thomas Maul aus dem Jahr 2017. Ricardos Hüte leben. Die Aktualität von Karl Marx, das Kapital. Indoktrinator als semi-automatische Lesemaschine. Freut sich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Auf Wiederhören.